Die Beziehungen zwischen Menschen und Nichtmenschen erscheinen als Beziehungen von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Viele Gesellschaften zögern nicht, zum Konzert ihres sozialen Lebens noch die bescheidensten Pflanzen, die unbedeutendsten Tiere einzuladen und damit die gesamte Gemeinschaft der Existierenden einzubeziehen. Mitunter werden selbst Berge, Flüsse und Ozeane als Wesen verstanden, die über Intentionalität, Subjektivität, Affekte, bei bestimmten Gelegenheiten sogar Sprache verfügen. Es handelt sich auch bei ihnen, so Dekola, um Personen, mit denen die Menschen Tag für Tag soziale Beziehungen knüpfen. Die Welt ist damit Schauplatz einer subtilen Geselligkeit, bei der man Tag für Tag Wesen umschmeichelt, die sich in Wahrheit allein durch die Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinung und die fehlende Sprache von den Menschen unterscheiden. Die Hülle mag anders sein, der Kern ist gleich. Ein weiterer Protagonist des New Animism, Graham Harvey, bringt es so auf den Punkt. Animisten verstehen, dass die Welt voller Personen ist, von denen nur einige menschlich sind, und dass das Leben immer in Beziehung zu allen anderen gelebt wird. Nun lässt sich aus westlicher Sicht auf die technologische Überlegenheit und auf die Annehmlichkeiten des Fortschritts verweisen, die keiner von uns missen mag. Wir verdanken das dem naturalistischen Verständnis unserer Weltsicht. Zumindest in der Vergangenheit aber sind dessen immense Kosten ausgeblendet worden. Was die indigenen Kulturen betrifft, was alle weiteren Organismen der Erde, ja, was das Schicksal des Planeten angeht. Und uns selbst hat das nicht einmal glücklich gemacht.